So, und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 118. Hallo Thomas. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Zeitlich limitiert. Was sind wir? Zeitlich limitiert. Wieso das denn? Weil du das gerade sagtest. Ach so. Ja. Ja, dann wird's wohl stimmen. Wenn ich das sage, stimmt's ja eigentlich immer, ne? Ja. Die größte Neuigkeit des Tages in unserem Wrestling-Blog schneit es jetzt auch. Ich hab's gerade eingerichtet, es schneit. Ich hab's jetzt auch gerade hier nebenbei am Laufen, es schneit. Aber schneit es denn bei euch zu Hause auch wirklich? Weil bei mir ist eher so Regenwetter, wenn überhaupt Feuchtigkeit. Also bei uns liegt gar nichts mehr an Schnee, ist alles weg. Ja, hier ist auch alles weg und war heute Morgen kurz draußen, hat es ein bisschen geregnet, aber es war noch nicht so kalt, dass es jetzt dadurch zur Glätte kommt. Aber es soll ja, glaube ich, nächste Woche sehr, sehr kalt werden, obwohl kein Schnee und kein Regen. Nur einfach Kälte. Tja, wir werden sehen. Ja, Thomas, Du hast ja letzte Woche, als wir aufgenommen haben, hast du ja die ganze Zeit auf irgendeine Schulwebseite geguckt und hast gehofft, dass Montag Schule ausfällt. Ist am Montag die Schule ausgefallen? Nee, es ist die ganze Woche lang keine Schule ausgefallen. Ja, das ist doch mal sehr gut. Da habt ihr wenigstens noch ordentlich was gelernt. Ja. So ist das, finde ich schon mal positiv. Kennst du Der Verdacht von Friedrich Dürrenmatt? Lass mich mal überlegen, Der Verdacht. Kinderschänder? Das kann wohl sein, das weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob das Verbrechen oder der Verdacht ist. Ich kenne Besuch der alten Dame von Dürrenmatt und dann kenne ich noch ein weiteres. Das ist auch einmal mit Heinz Rühmann verfilmt. Da geht es um so einen Kommissar, der einen Verbrecher jagt, der, ich glaube, kleine Kinder in den Wald lockt und auch umbringt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine auch umbringt. Das werden wir nämlich jetzt in der Schule lesen. Also wenn das ist mit dem quasi mit dem Kindermörder, ist ein sehr gutes. Da würde ich dir mal empfehlen, mal zu gucken, ob du irgendwo die Verfilmung mit Heinz Rühmann findest. Ja, die Verfilmung werden wir uns dann auch noch angucken im Unterricht, also die brauche ich nicht suchen. Ach so, ihr guckt euch eine Verfilmung, weil es gibt zwei Verfilmungen. Es gibt eine neuere. Ja, wir lesen erst das Buch und dann werden wir diese zwei Verfilmungen, einmal dieses Schwarz-Weiß und einmal das neue gucken. Ja, dann ist das mit Sicherheit das, was ich meine. Ja, okay. Weil das glaube ich nicht, dass es das von irgendeinem anderen so in dieser Form gibt. Ach, das ist aber eine schöne Sache, du. Also es ist erstens ein gutes Buch, zweitens beide, obwohl es gibt, glaube ich, sogar drei Filme. Und ich vermute aber, dass ihr den Schwarz-Weiß mit Heinz Rühmann guckt. Und es gibt, glaube ich, noch eine amerikanische Verfilmung von dem Sean Penn oder mit dem Sean Penn sogar. Und es gab aber auch noch mal eine deutsche Fernsehverfilmung. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das in dieser, ich glaube, das war in dieser Reihe, wo auch dieser eine Til Schweiger-Film lief. Da gab es mal so eine Reihe mit Neuverfilmungen von deutschen Kinoklassikern auf Sat.1 vor ewigen Jahren und da kam der Film auch. Aber ich vermute, dass er eher die amerikanische Verfilmung und ich glaube, da hat Jack Nicholson auch mitgespielt. Aber ich weiß nicht, ob er der Kommissar war oder ob er der Mörder war. Ja, sehr interessant. Also da kannst du dich drauf freuen, das ist jetzt eine schöne Aufgabe. Okay, dann Thomas, kannst du mich kurz darüber aufklären, was ist diese Woche im Wrestling passiert? Also so Raw, SmackDown, ich habe diese Woche nichts gesehen. Hast gar nichts gesehen? Gar nichts. Hast du dich denn wenigstens informiert? Weil wir nehmen heute zu Wrestling was auf. Ja, wir nehmen heute sehr kurze Sendung. Nee, Thomas, sag du mal, was passiert ist. Wir haben noch so ein paar andere Sachen, die wir besprechen können. Ich habe hier gerade noch so halb was auf im Fenster. Da können wir gleich noch unsere Zeit mit verplempern. Erzähl du mir, was ich wissen muss. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Und also ich habe diese Woche nur Raw geguckt. Und ich hatte gehofft, dass du den Bericht machst, weil so richtig an alles Mögliche erinnern. Kann ja, du, soll, jetzt, du, sollst, gesagt, du brauchst nicht alles nacherzählen. Sag die drei wichtigsten Punkte, das reicht schon. Lass mich mal überlegen, die drei wichtigsten Punkte, jetzt muss ich mal überhaupt überlegen, ja, also das, was in Raw am stärksten dargestellt wurde wieder, war diese John Cena gegen Nexus-Fehde, speziell gegen Wade Barrett, das ist erstmal der wichtigste Punkt, damit hörte auch die Sendung auf und innerhalb dieser Storyline gibt es jetzt quasi noch stärker diesen Konflikt zwischen Wade Barrett und Otunga, aber die anderen von Nexus haben sich jetzt quasi auf die Seite von geschlagen, weil innerhalb der Sendung wurden mehrere Segmente gezeigt, wo John Cena die anderen, nicht Wade Barrett, sondern die anderen von Nexus angegriffen hat. Und dann hat er irgendwann in einem Promo gesagt, solange er nicht innerhalb der WWE angestellt ist, wird er einfach die Kollegen von Nexus fertig machen. Und dann gab es am Ende so ein Promo, wo Wade Barrett und Cena im Ring waren. Und dann sagt er, und wenn er dann irgendwann mal wieder in der WWE wäre, dann aber würde er Wade Barrett fertig machen. Und dann hat Wade Barrett zum Ende die Nexus-Leute, die da auf der Rampe standen, gesagt, so, jetzt kommen wir alle zum Ring, jetzt machen wir alle zusammen John Cena fertig. Und dann haben die sich umgedreht und sind alle weggegangen. Und ganz am Ende gab es noch Backstage so ein Segment, wo, ich glaube, Otunga dem Wade Barrett gesagt hat, also entweder hebst du dieses Gefeuertsein von John Cena auf und sorgst dafür, dass er wieder eingestellt wird, oder du hast eine Meuterei sozusagen an den Hacken. Das fand ich also ziemlich dämlich, dass die da erstens gerade in dem Moment, wo sie zu fünft auf Cena hätten einprügeln können, dass sie dann alle abgehauen sind, dass sie alle irgendwie Angst haben und das unbedingt wollen, dass Wade Barrett Cena wieder einstellen lässt, obwohl er selber nicht will. Das war so die Hauptstoryline. Dann gab es die Rückkehr von Randy Orton. Jetzt muss ich aber mal überlegen, wie das genau war. Das ist schon wieder, Montag ist ja immer lange, lange zurück. Vielleicht sollten wir früher aufnehmen. Wie war denn das? Lass mich mal überlegen. Es gab auf jeden Fall eine Konfrontation zwischen Randy Orton und The Miz. Und es gibt bei TLC, glaube ich, ein Tables-Match. Ich weiß nicht, wenn du einen Internetzugang hast, könntest du mal gucken auf die WWE-Seite, ob das richtig ist. Ich habe nämlich den Eindruck im Moment, dass bei TLC zwei TLC-Matches von SmackDown sind, aber von Raw bisher noch kein. Ja, das ist richtig. Raw hat kein TLC-Match. Und das Champion-Match zwischen Orton und Miz ist ein Tables-Match. Ja, dann, also wie gesagt, diese Konfrontation gab es, ich weiß gar nicht mehr genau, was da noch war, da spielte irgendwie Alex Riley auch mit, ich weiß aber gar nicht, ob es ein offizielles Match gab oder so, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war auf jeden Fall das zweitwichtigste, die Vorbereitung des Championships-Match. Und dann würde ich sagen, das drittwichtigste war wahrscheinlich die als Anfangssequenz dieses Thema der Konflikt zwischen Jerry the King Lawler und Michael Cole. Am Anfang saßen nur Jerry the King Lawler und CM Punk am Kommentatorenpult. Da kam Michael Cole rein und hat da so ein typisches Heel-Promo eigentlich relativ gut gehalten, hat sich erst entschuldigt, hat aber dann doch im Promo im Prinzip gesagt, dass das aber trotzdem eigentlich ein Fehler von Jerry the King Lawler war letzte Woche, weil er ist ja ein Kommentator und Journalist und der darf sich dann nicht bei Matches irgendwie in den Mittelpunkt stellen und bei Cole außerdem wären die Pferde da einfach mit ihm durchgegangen. Genau, das war dann auch der Anlass. Dann ist Jerry the King Lawler in den Ring gegangen. Da gab es aber das Läuten von dem General Manager, der gesagt hat, keine Gewalt zwischen euch, wenn irgendjemand den anderen auf den anderen losgeht, dann wird er sofort suspendiert. Und das war dann der Moment, wo Randy Orton zurückkam. Und Randy Orton hat dann auch Michael Cole noch den RKO verpasst und dann kam quasi The Miz rein und dann kam sozusagen das, was ich vorhin schon erzählt habe mit dem Titelmatch. Dann Michael Cole war dadurch, dass er einen RKO bekommen hat, den ganzen Abend dann nicht mehr zu sehen. Das heißt, der hat dann auch nicht mitkommentiert. Stattdessen hat hier der Kollege nicht Todd Grisham, sondern der andere, wie heißt er? Josh Matthews, Das ist der richtige Name, ja, kommentiert. Er hatte nicht den allerbesten Namen, fand ich. Obwohl ich mir den als Raw-Kommentator ganz gut vorstellen könnte. Weil ich den Eindruck habe, dass er wirklich auch Wrestling-Fan ist. Und er ist ja nun auch seit der ersten Tough Enough-Staffel dabei. Das heißt, er kennt das auch ganz gut. Also da könnte ich mir vorstellen, der hat Potenzial, auch wenn er, wie gesagt, nicht den besten Abend hatte. Dafür hat mir CM Punk an dem Abend sehr, sehr gut gefallen. Ja, das waren so aus meiner Sicht die drei wichtigsten Sachen. Die neue NXT-Staffel hast du noch nicht gesehen? Nee, die gucken wir nicht an. Ich habe mir nur auf WWE.com die Fotos angeguckt, damit ich mal gesehen habe, wie die aussehen und wer so die Coaches sind, aber das ist nichts, was ich jetzt unbedingt sehen muss. Ich denke, NXT werde ich mir wohl noch angucken, um das so vom Start her zu verfolgen. Ansonsten, nee. So, wir haben aber. Und hast du den Smackdown geguckt? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Wir haben aber auf jeden Fall diese Woche noch. Ja, wir haben noch so ein bisschen was, ja, nicht direkt zu tippen, aber so ein bisschen drüber zu sprechen, denn es gibt ja am kommenden Montagabend, also morgen Abend, direkt eine weitere dreistündige Raw-Sondersendung. Und Den Slammies, zwar. du willst jetzt sicher die Kategorien durchgehen. Ja, genau, da werden die Slammys vergeben und Kategorien und auch größtenteils, was da so nominiert ist, steht fest. Also da kann man jetzt mal drüber gucken. Das können wir ja machen. Ich wollte nur noch kurz zu SmackDown sagen, also ich habe SmackDown auch nicht geguckt. Ich habe mir bei SmackDown die Ergebnisse und ein paar Fotos auf WWE.com angeguckt und außerdem wahrscheinlich 5-Sterne-Match zwischen Hornswoggle und dem Eagle. Oh. War da jetzt auch nichts, was mich wirklich interessiert hätte. Muss ich Aber dann ich noch mal habe, gucken. also ich habe, ich hab die Vermutung, dass das, also dass das Match zwischen Hornswoggle und dem Eagle, das wird sicherlich so von der Technik her so an der in der Kategorie Ric Flair gegen Ricky Steamboat liegen. Besser. Immer noch besser. Sogar noch besser, also eigentlich 6 Sterne. So. Wir beginnen mal direkt ganz oben. Beim Superstar of the Year. Mann, also es sind nominiert Edge, John Cena, Kane, Randy Orton, Rey Mysterio und The Miz. Ja, also ich würde ja darauf tippen, dass das The Mist wird. Es gibt, Wenn ich auch ganz gut. Man könnte natürlich auch John Cena das geben, weil das dann so diese komische, naja, der ist ja im Moment gefeuert, kriegt aber diesen Preis. Das war übrigens bei Raw auch ziemlich dämlich. Nochmal kurz zu John Cena. Der hat da in seinem Promo erzählt, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, dass ich gefeuert bin, weil das ist super, dann muss ich nicht arbeiten. Kann man stattdessen immer in Eintrittskarten kaufen und ich bin dann Teil des WWE Universe und das ist alles ganz super. Also der hat das irgendwie so dargestellt, als wenn das so um Titel kämpfen ist, sowieso alles ziemlich dämlich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, Ja, also aber John Cena könnte es auch bekommen, aber ich tippe auf den Mist. das Schöne ist, man kann jetzt auf der WWE.com-Seite hier abstimmen, wer den Slammy Award für 2010 bekommen soll für den Superstar of the Year. Da können wir Ist jetzt das immer ein abstimmen. Publikumspreis? Ich weiß es nicht, aber man kann hier auf jeden Fall abstimmen. Es steht aber who should, nicht who will, who should. Also wenn das jetzt rein durch Publikumsvoting käme, dann wird es natürlich nicht so Mist. Wenn das jetzt nur sozusagen mal so eine allgemeine Umfrage ist, die aber nichts mit dem Ergebnis zu tun hat und das Das Ergebnis werden wir sehen, ob gleich das Ergebnis kommt oder nicht. Wenn es nicht kommt, dann wahrscheinlich eher nicht. Wenn es kommt, dann ist es wohl. Also hier steht ja Who Should. Wer sollte deiner Meinung nach? Ja, ich tippe auch auf mal auf The Miz und ich mache hier mal für uns beide ein Häkchen hier rein. Dann muss ich hier noch so einen Code eingeben. Damit du auch damit bewiesen wird, dass du Mensch bist und keine Maschine, die das automatisch macht. Submit. Baching. Thank you for voting. Kein Ergebnis. Nee, fangen Sie nicht an, weil Sie wahrscheinlich das Ergebnis so haben wollen, dass Sie es selber festlegen können. Und dieses Fan-Voting ist nur mal so eine kleine Abstimmung zwischendurch, die in Wirklichkeit keine Bedeutung hat. So, wir haben auf jeden Fall abgestimmt. So, dann die Diva of the Year und die wird via Battle Royale direkt in der Raw-Sendung ausgetragen. Da kann man ja dann nicht tippen, aber ja klar, tippen kann man natürlich. Tim kann man immer. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass das Natalia wird. Auf der anderen Seite, vielleicht wird es ja auch Melina, da gibt's ja, ist ja jetzt der, steht ja jetzt der Heel-Turn an. Ich tippe auf Michelle McCool. So, da der Undertaker im Moment nicht so richtig dabei ist, glaube ich das fast nicht. WWE hat sich hier wieder tolle Kategorien ausgedacht, also das ist echt sehr interessant. Da sind Momente, die habe ich schon wieder vergessen. So, Shocker of the Year. Nexus eliminiert Mr. McMahon. Paul Bearer turnt gegen den Undertaker. John Cena verliert und muss Nexus beitreten. Oder The Miz casht Money in the Bank erfolgreich gegen Randy Orton ein. Ich habe gerade überlegt, Nexus eliminiert Mr. McMahon. Das war ja später. Also ich fand eigentlich den schockierendsten Moment, als Nexus das erste Mal aufgetaucht ist und da diesen ganzen Ringbereich da zerstört hat. Das war für mich eigentlich most shocking und das war auch der beste Beginn einer Storyline seit langer, langer Zeit in der WWE. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht dabei ist. Deshalb würde ich aber mal sagen, Nexus eliminiert Mr. McMahon, einfach weil das dieses Jahr sicherlich die dominierende Storyline war und ist. Ja, ich hätte jetzt auch als Shock of the Year eigentlich das erste Auftreten von The Nexus überhaupt genommen. Ich habe es ja noch live und ungespoilert gesehen, du warst ja gespoilert. Ja, weil ich war auf Dienstreise und da kann ich mich interessanterweise noch ganz gut erinnern. Ich war auf Dienstreise und habe dann in dem Hotel, in dem ich war, auf dem iPhone die Sendung von dem Wade Keller, die Radiosendung zu dem Wade Keller, zu dem Thema gehört. Du bist in 5 Jahren, wirst du noch erzählen, wo du warst und was du gemacht hast, als The Nexus ihren Auftritt hatte. Bei anderen Leuten in Amerika ist das, wo waren sie zum Zeitpunkt der Kennedy-Ermordung, oder bei den Deutschen ist das so, wenn sie sagen, wo waren sie zum Zeitpunkt, als die Öffnung der DDR-Grenze bekannt gegeben worden ist. Und ich kann mich halt erinnern, wo waren sie als die Nexus-Storyline anfing. Tja. Ist auch traurig, ne? Sehr traurig, ja. Aber so ist es halt. So, dann versucht WWE hier auch wieder Werbung für einen Film zu machen. Denn es gibt den Knucklehead Moment of the Year. Der Film muss ja vom Kino, also an den Kinokassen, eine Katastrophe gewesen sein. So was ich von den Videoeinspielern gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass da nicht ganz witzig ist. Also in Südpol wäre mir das jetzt auch zu teuer, aber wenn der jetzt im Fernsehen läuft, würde ich mir den schon angucken. Ich meine, wenn ich direkt ein Kino hier nebenan hätte, dann würde ich mir den auch mal angucken, aber so. Ich meine, der läuft ja hier gar nicht ins Kino gekommen. Die DVD habe ich neulich übrigens hier beim Marktkauf gesehen. Ja, die liegt hier bei Mediamarkt jetzt auch. Die liegt übrigens interessanterweise unter Tipp und genau unter Legendary. Beide Tipp. Okay. Naja. Beth Phoenix eliminiert The Great Khali beim Royal Rumble. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Santino Marella wird von Wladimir Kozlov beim Dance-Off besiegt. Big Show demaskiert glatzköpfigen CM Punk. Lay Cool unterliegen Mae Young. Da das ein Knucklehead-Moment of the Year ist und Knucklehead ja der Film von The Big Show ist, denke ich mal, nimmt man hier Big Show demaskiert glatz. Das waren schon die Nominierten. Ja, lass mich erstmal, da das der Knucklehead-Preis ist und da Big Show ja in dem Film mitspielt, denke ich, nimmt man da Big Show demaskiert glatzköpfigen CM Punk als Gewinner und das ist auch der einzige wirklich vernünftige Moment davon. Ja, ja, eigentlich soll Knucklehead ja heißen so der idiotische Moment. Eigentlich war das ja kein idiotischer Moment. Das war ja eigentlich, da hätte man ja wirklich sozusagen das Ende einer Fehde draus machen können. So idiotisch war dann tatsächlich eher diese Geschichte da mit Mae Young oder so. Aber ich gehe auch davon aus, dass Big Show den Preis bekommt. Zumal idiotisch war wohl eher der Dance-Off zwischen Santino und Wladimir Kozlov. Ja, zum Beispiel auch. Das wird aber natürlich in der Sendung, kann das eine super Geschichte werden, dadurch, dass ja CM Punk das Ganze kommentiert. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Also auch allein deshalb, weil CM Punk kommentiert, noch ein zusätzlicher Grund, auch den Preis da Big Show CM Punk zu geben. Vielleicht geht ja CM Punk sogar zur Bühne und sagt Big Show, das ist mein Preis. Mal sehen. So, dann gibt es den Despicable Me Award. Was für ein Award? Despicable Me. Habe ich immer noch nicht verstanden. Despicable? Ja, genau. Nee, sag nochmal. Lies mal oder buchstabier mal. Nee, ich werde mal ganz schnell nachgucken, was das überhaupt denn heißt. Man weiß das ja nicht alles so genau. Ich kann es nicht verstehen, deshalb kann ich es dir nicht sagen. So. Ich bin mal gespannt, ob die Slammy Awards wieder so schrecklich wie letztes Jahr werden. Waren die letztes Jahr so schrecklich? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Letztes Jahr fing da doch die Shawn Michaels gegen Undertaker Teil 2 Feder an. Das war ja nicht so schrecklich. Das waren 2-3 Minuten, aber. Ja gut. So, ich werde es doch mal buchstabieren. D E S P I C A B L E Me Award. Aber ich weiß auch nicht, was das heißt. Das ist, glaube ich, irgendwas wie verachtenswert oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Lies mal die Nominierung vor. Das Lego Deutsch-Englisch-Wörterbuch weiß es auf jeden Fall auch nicht. So. Meint es halt irgendwie was mit Verachtung, verachtenswert, irgendwie sowas. Ja, das passt Furchtbar. wohl. So, CM Punk singt Rey Mysterios Tochter ein Ja. Geburtstagsständchen. Seamus Ja, hat weiß ich schon. Also ist tatsächlich, dann heißt es von der Übersetzung her verachtenswert. attackiert Triple H mit einem Eisenrohr, während dieser sich von HBK verabschiedet. Nexus attackiert Ricky Steamboat und andere WWE-Legenden. Oder Kane beerdigt den Undertaker lebendig. Ich würde auch hier den Preis Nexus geben, einfach um diese Nexus-Storyline doch nochmal, weil die jetzt so ein bisschen, sag ich mal, träge geworden ist, um die nochmal so ein bisschen anzufeuern, dass quasi die Außenseiter die ganzen schönen WWE-Preise abräumen. Ja, ist ganz interessant. Vielleicht steht am Ende ja Nexus und hat alle Titel gewonnen, außer Diva of the Year. Weiß es So, nicht. das habe ich übrigens gar nicht erwähnt bei Raw. Nexus hat die, wie waren das? Genau, weil Nexus hat die im Titel verloren. Das war ja bei der letzten Raw, ja. Es gab bei der Raw gab es einen, das war doch bei der letzten, ne? Oder hast du das noch mitbekommen? Ja, das war bei der letzten Raw. Die haben die Titel verloren. Es gab einen Four Corners, Four-Way Elimination Tag Team Dingens, was dementsprechend auch ziemlich lang ging, weil es wirklich Elimination war. Da haben sie die letzten Teams zusammengekratzt, weil sie ja eigentlich gar keine Tag Team Oh, da war Mark Henry bestimmt wieder. Hat. Da waren die Usos, wusste ich gar nicht, dass die überhaupt noch da sind. Dann gab es Mark Henry. Mark Henry und Yoshitatsu. Ja, die sind jetzt auch immer. Mark Henry ist bei Tag Team Matches immer. Dann Wladimir Kozlov und Santino. Und dann gab es Nexus. Und Wladimir Kozlov und Santino haben dort den Titel gewonnen und sind die neuen WWE Tag Team Champions. Ja, Was das für wäre ein super. Armutszeugnis für diese Division und für diesen Titel. Und das kam durch in gewisser Weise auch durch Eingreifen von John Cena von außen. Also gehörte alles mit zu dieser Storyline, die hatte ich erwähnt, aber diesen Titelwechsel hatte ich nicht erwähnt. Und bei SmackDown haben die beiden den Titel verteidigt gegen auch ein super Team, Drew McIntyre im Team mit Chavo Guerrero. Oh, das ist auch gut. Also wenn das stimmt, dass Chavo Guerrero unter dem Kostüm von dem Eagle steht, dann hat er an dem Abend zweimal verloren. Ja. Ja, interessant. Und beim Pay-Per-View gibt es dann das große Aufeinandertreffen um den Titel. Santino Marella und Wladimir Kozlov gegen Mark Henry und Yoshitatsu. Was übrigens auch ganz interessant ist, wo ich gerade hier gesagt hatte, mit Nexus bekommt alle Slammys. Wade Barrett ist ja gar nicht für den Superstar of the Year nominiert. Und es gibt auch keinen Breakout Star of the Year Award. Habe ich hier auf jeden Fall nicht vorliegen. Es gibt noch so ein andere Awards, wo noch nichts. Ja, ich bin da jetzt nur auf diese Abschweifung gekommen, weil du gesagt hattest, Nexus gewinnt alle Titel. Den einen Titel haben sie verloren, vielleicht gewinnen sie jetzt bei den Slammys alle Titel. Oder alle Preise, sollte man da wohl eher sagen. So, dann folgt als nächstes der Holy Shit Move of the Year. Kofi Kingston leg droppt Drew McIntyre von einer Leiter durchs Pult. John Cena hämmert Batista via Attitude Adjustment vom Autodach durch die Rampe. Randy Orton verpasst fliegendem Evan Bourne den RKO. Oder John Morrison's Dive vom Throne auf Miz und Daniel Bryan. Das ist ganz klar der RKO gegen den Evan Bourne, der da den 360 Grad Shooting Star Press zeigt. Das war mit Sicherheit der beeindruckendste, vom Timing her sensationellste Move, obwohl natürlich, also an einige der anderen Sachen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also an das mit dem John Morrison kann ich mich erinnern, aber zum Beispiel diesen Kofi, ja doch, das war ja WrestleMania, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke. War das WrestleMania? Ja. Ja, war das WrestleMania? Das war das Money in the Bank. Ja, ich meinte eigentlich, dass das später mal beim Pay-Per-View war, aber das kann ruhig durchaus sein. Nee, das war Money in the. Ich meine, das war. Ja, das war WrestleMania. Aber Money in the Bank von WrestleMania, meine ich. Also von daher doch, kann ich mich daran erinnern, aber trotzdem war der AKO der beste Ja, Mann. und das, ja, der wird den Titel wohl auch bekommen, denke ich mal, den Slammy. Ja, und der Attitude Adjustment vom Autodach durch die Rampe, das war, als Batista reingegangen ist. Ich weiß nicht, war das bei Extreme Rules? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich denke mal, das war bei Extreme Rules, weil diese Autos, die stehen da ja sonst eigentlich nicht auf der Rampe. Das wird wohl bei Extreme Rules gewesen sein. Das ist mal, Naja, ja. und John Morrison's Dive vom Tron auf Miss Daniel Bryan, das war ja jetzt letztens erst beim Pay-Per-View. War das überhaupt Pay-Per-View oder war das sogar in der normalen Raw? Das war Pay-Per-View, ne? Das war Pay-Per-View. So, nächster. Gaststar Shining Moment of the Year. Mike Tyson knockt Chris Jericho aus. Pee Wee Herman vs. The Miz. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Florence Henderson küsst The Great Khali oder William Shatner singt WWE Entrance Themes. Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, William Shatner ist so klar. Aber ich vermute, Mike Tyson kriegt ja den Preis. Denke ich auch Ich mal. weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Ich vermute, dass die nach der Sendung, wo der Gast dann da irgendwie da war, dass sie da schon das gefilmt haben, dass sie sich das im Vorfeld überlegt haben. Weil ich glaube nicht, dass zu der Sendung einer von den Prominenten nochmal kommt. Wir haben übrigens gar nicht gesagt, bei dem Despicable Me Award. Ja, wer da wohl das gewinnt, da wollte ich nämlich noch was zu sagen, mit dem Sheamus attackiert Triple H mit einem Eisenrohr und so weiter. Man könnte den Titel ja da geben, Sheamus nimmt den Titel entgegen und Triple H returnt dann. Triple H hat ja ein kleine Rückkehr bei dem Tribute to the Troops gefeiert. Hast du das gelesen? Nee. Das ist ja noch nicht ausgestrahlt. Das wird ja, glaube ich, Weihnachten ausgestrahlt, ne? Weil Weihnachten keine normale Sendung ist. Ja, bei Tribute to the Troops gab es irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Main Event war, aber es gab irgendein Main Event, da waren weder Triple H noch Shawn Michaels dabei. Dann kamen die aber irgendwie dazu als DX und haben irgendwie zusammen mit den Siegern und den Soldaten da gefeiert. Also es gab eine ganz Das kurze klingt cool. Rückkehr von DX, allerdings ohne irgendeine Kampfhandlung, einfach nur quasi zum Feiern im Ring. Und bei dieser Tribute to the Troops haben wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, tatsächlich nur Babyface-Teams oder Babyface-Wrestler gewonnen. Und da gab es so das erste Mal auch den, quasi, dass die Offenlegung, dass Melina jetzt als Heel da arbeiten soll, weil da gab es vorher irgendwie ein Tag-Team und da war sie in dem Tag-Team auf der Heel-Seite. Oh, das können wir mit den Face-Siegen, das können wir mal ganz schnell hier gucken, ob das stimmt. R-Truth besiegt Ted DiBiase. Stimmt. Kofi Kingston und Big Show besiegen Jack Swagger und Dolph Ziggler. Stimmt. Natalya und Bella Twins besiegen Melina und Lay Cool. Stimmt. 15-Man-Battle-Royale-Sieger Mark Henry. Stimmt. Arm-Wrestling-Contest endet im No-Contest nach Eingreifen von Edge. Okay. Und der Main-Event... Das war übrigens gegen einen Soldaten da. Das war nicht gegen einen anderen Wrestler. Na. Und ja, John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio besiegen The Miz, Wade Barrett und Humberto Rio. Stimmt. Nach dem Ende des Matches gab es einen Sonnenauftritt von die Generation X. Da gibt es hier auch noch ein Bild. Habe ich das so richtig gelesen? Ja. Ja, aber könnte man Sheamus geben, den Despicable Me Moment. Ich persönlich fand die Sache mit CM Punk und der Tochter ganz gut. Ja, das ist schon wieder recht weit aus meinem Gedächtnis raus. Das waren für mich eigentlich so mit eine der Fäden des Jahres zwischen CM Punk und Rey Mysterio. Ja, das stimmt. Hat man ein bisschen zu früh abgebrochen. Ganz viele gute Fehden gab es dieses Jahr auch nicht. So diese tolle Fehde, wie das eigentlich fast jedes Jahr immer ist. Nö. Also ehrlich gesagt, mir hat so von den Fäden her fast Beer Money gegen Motor City Machine Guns von TNA besser gefallen als das meiste bei WWE. Ja, das war für mich keine richtige Fehde, das war einfach nur eine Matchserie. Für mich. Ich fand schon eine richtige Fehde. So, weiter geht es mit dem Oh Snap Meltdown of the Year. Big Show zerstört die Trophäen von Jack Swagger. Edge zerstört den Computer des Raw GMs. Alberto Del Rio verletzt Rey Mysterio mit einem Stuhl. Oder Batista verlässt die WWE. Und wie heißt die Überschrift? Oh Snap Meltdown of the Year. Oh Snap? Meltdown of the Year. Ja, man sucht sich da mal sehr schöne Sachen aus. Ja, ich würde mal sagen, Batista verlässt die WWE. Die Frage ist, wer den Slammy dann annimmt. Weiß ich auch nicht. Also eigentlich in der Sendung wird man das wohl nicht ihm geben, aber normalerweise war das schon der Moment. Man hört von Batista auch gar nichts mehr. Eine Zeit hörte man ja, will unbedingt irgendwie einen MMA-Kampf machen und er möchte Schauspieler werden, aber ich habe jetzt seit Ewigkeit nichts mehr gehört. Ne, leider Also ich wirklich. bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er irgendwann nochmal zurückkehrt, wenn die anderen Sachen nicht klappen. Und im Moment scheinen ja die anderen Sachen entweder nicht zu klappen oder er hält das alles sehr ruhig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mal kurz, aber ich glaube, so ganz viel kommt da nicht mehr. So. Wenn die anderen Sachen nicht klappen und er braucht nochmal Geld, weil er hat ja einen relativ aufwendigen Lebensstil, ist ja nicht besonders gut im Geld sparen, dann müsste er relativ zügig nochmal zur WWE zurückkommen, weil er jetzt vom Alter her auch irgendwie dann so lange ja auch nicht mehr wresteln kann. Ne? Ja, dass er Er zu ist ja nun TNA geht, jemand, kann ich mir der nicht sich im vorstellen. Prinzip durch quasi durch Muskelmasse sein Wrestling macht. Das heißt, im Gegensatz zu Ric Flair, der ja das Wrestling im Wesentlichen durch Technik macht, so lange wird er nicht kämpfen können. Nee, also zu TNA wird er wohl nicht gehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also WWE. Nee, das glaube ich auch nicht. Es sei denn, Ric Flair überredet ihn, die sind ja wohl ziemlich gute Freunde. Ich glaube, der Batista ist ein WWE-exklusiver Wrestler, wie so der Undertaker, Shawn Michaels, John Cena. Ich glaube, das sind so Leute, die bleiben da auch. So, WWE Moment of the Year. Bret Hart und Shawn Michaels schütteln sich im Ring die Hände. Shawn Michaels vs. The Undertaker im Michaels letzten Match. Nexus debütiert und attackiert John Cena. Oder Kane gewinnt Money in the Bank Match und casht am selben Abend ein. Das ist richtig schwer. Bret Hart und Shawn Michaels nehmen. Aber das hat natürlich was damit zu tun, mit der Zeit, wann ich angefangen habe, so richtig Wrestling zu gucken. Und das ist dann für mich so ein bisschen ein nostalgischer Moment. Ja, ich würde. Ja, das ist so die Frage. Es gibt noch das Match of the Year als Kategorie. Da gibt es aber wohl anscheinend noch keine Nominierten. Es steht hier auf jeden Fall noch nichts. Ja, aber das ist Undertaker gegen Shawn Michaels. Ja, genau. Davon her braucht man das eigentlich nicht auch noch als Moment of the Year. Und dann kann man. Ja, also Kane mit Money in the Bank, das noch nicht gerade. Dann kann man entscheiden zwischen Nexus debütiert. Da hattest du ja auch schon mal erwähnt, das war ein wichtiger Moment des Jahres. Oder halt zwischen diesem Handshake zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. Und da könnte man jetzt Bret Hart nochmal kurz mit rausbringen. Ja, ich denke mal, das macht man auch. Ja, mal gucken. Also Nexus könnte auch sein. Ja, das war dann alles. Also Match of the Year gibt es, aber gibt es keine Nominierung. Nee, anscheinend noch nicht. Also gibt es sonst noch irgendwelche Kategorien, wo man zwar weiß, es gibt die Kategorie, aber es gibt keine Nominierung. Ich gucke hier gerade, es gibt hier ja doch noch so ein paar mehr. Tag Team of the Year. Haben auch gar keine Tag Teams. Nee, das sind dann Mark Henry und Yoshitatsu. Ja, klar. Match of the Year, Breakout Star of the Year gibt es doch. Ja, Wade Barrett. Ja, Wade Barrett. Obwohl man natürlich auch Sheamus nehmen könnte, ne? Das war doch auch dieses Jahr. Er hat Ja. eigentlich hat er mehr erreicht als Wade Barrett, muss man mal ganz klar War sagen, ne? Sheamus nicht schon Breakout Star 2000? Warte, wir müssen das mal hier nachgucken. Ich habe das hier ja alles. Breakout Bin mir Star nicht sicher, ob 2009? Sheamus dieses oder letztes, ob der letztes Jahr schon, war der letztes Jahr schon da? Ich gucke gerade. Das ist ja alles etwas langsam, aber. Das ist ganz interessant, diese Sachen, die hier als Kategorien auf www.de oder .com stehen, die sind sehr unterschiedlich von dem, was ich da gerade gelesen habe. Ja, das braucht Also ich, jetzt. äh, mich ärgert, dass das schon wieder 3 Stunden war. Also ich weiß gar nicht, wann ich das. Ach so, ich weiß ja gar nicht, wann ich das, ob ich das überhaupt zu sehen kriege. Breakout Star of the Year letztes Jahr war schon Sheamus, also das wird man wohl nicht nochmal an Sheamus geben. Dann ist klar. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt zu sehen kriege, weil ich fahre am Dienstag dienstlich weg. Und üblicherweise gucke ich ja dann am Dienstag und ich bin erst am Donnerstag wieder hier. Ja, Also Donnerstag. ich denke, ich werde dann auf Dienstreise mir auf jeden Fall mal die Ergebnisse schon mal durchlesen und nicht bis Donnerstag warten, zumal Donnerstag komme ich dann auch erst spät zurück. Das heißt, da werde ich dann abends das auch nicht mehr gucken können, weil es zu lang ist. So, machen wir weiter. Mal sehen. Dann gibt es ja noch Raw Guest Host of the Year. Mehr Kategorien, ja, okay. Ich weiß nicht, ist sehr interessant. Nee, ich lese jetzt wirklich die Sachen vor, die hier stehen, und die sind teilweise recht unterschiedlich von den Sachen, die ich da auf der anderen Seite gelesen habe. Das heißt, du bist jetzt auf einer Nicht-WWE-Seite und hast verglichen mit WWE, oder bist Nee, du? jetzt bin ich auf der offiziellen WWE-Seite. Ja, dann mach mal. Beziehungsweise auf der deutschen. So, dann ist Most Shocking Moment of the Year. Extreme Moment of the Year. Wo da jetzt der Unterschied ist, man weiß es nicht. Ja, Shocking wäre zum Beispiel Nexus, ne? Und Extreme, ja, weiß ich nicht. So richtig extreme Sachen haben sie ja nicht mehr. Nee. Oh My Moment of the Year. Ja, und dann Diva of the Year, Superstar of the Year. Ja. Das klingt irgendwie doch ein bisschen anders, aber mal gucken, wie das wirklich wird. Freust du dich auf die Sendung? Wirst du die gucken? Ja, ich habe ja jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang mehr kein Wrestling geguckt, beziehungsweise nur ein Match. Ja, ich werde gucken auf jeden Fall, und ich freue mich auch so ein bisschen. Was war denn das eine Match, was du geguckt hast? Das war das allererste Elimination Chamber Match von der Elimination Chamber DVD oder dem DVD-Set I Win Will. Das war das mit, wo Shawn Michaels am Ende Champion wurde? Ja, genau. Gutes Match. Ja, war ganz gut. Ich habe diese Woche nur Raw gesehen, also es war auch nicht so viel. Stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe am Sonntag letzter Woche kam ja Final Resolution und das habe ich dann erst diese Woche, sprich am Montag, geguckt und war ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich hätte gedacht, na, das wird bestimmt so ein ganz schrottiger Pay-per-View. Ist es aber nicht geworden. Waren recht gute Matches. Die Tag Team Matches sind immer wieder positiv aufgefallen, aber gab es ja diesmal zwei Tag Team Matches, die fand ich sehr gut. Das Frauenmatch fand ich hervorragend. Das war ein Falls Count Anywhere Match zwischen Mickie James und Tara. Also kein Wunder, dass die guten Matches kommen dann doch manchmal auch eher von den früheren WWE-Wrestlern, die das richtig gelernt haben. Das war so ein Falls Count Anywhere Match, was tatsächlich auch relativ, das war dann auch ein bisschen fies, endete in der Herrentoilette, wo dann Mickie James quasi dort auf dem Boden, das kann auch nicht so angenehm gewesen sein, da direkt auf dem Boden der Herrentoilette gepinnt wurde und dann auch da eine ganze Weile da rumlag. Also ich hoffe mal, dass die da vernünftige Duschen da in dem Raum da, in dem Gebäude haben. Ja, das war sehr gut. Und das sozusagen, ich weiß nicht, ob du darüber gelesen hast, so der große Diskussionsteil der Sendung war ja dann, dass es kurz vor der Show Gerüchte gab, dass der Main Event ausfällt, weil Jeff Hardy da aufgetaucht ist und, wie sagt man das so schön, nicht in einem Zustand war, dass er hätte kämpfen können. Also der muss wohl ziemlich heftig unter Drogen gestanden haben die meisten dann daraus geschlossen und man hat wohl kurzfristig überlegt, ob man den Main Event ausfallen lassen sollte oder umrufen sollte. Er hat dann aber so stattgefunden und Jeff Hardy hat dann in einem mittelmäßigen Match, aber ich habe dann, weil ich diese Nachrichten vorher gelesen habe, mal darauf geachtet, konnte sie jetzt nicht merken, ob er irgendwie noch Nachwirkungen da von Alkohol oder Drogenmissbrauch hatte. Aber das Match war so wie halt leider die meisten Matches. Seit er bei TNA ist halt eher mittelmäßig. Das wirklich herausragende Match neben dem Motor City Machine Guns gegen Generation Me, die hatten quasi ein TLC-Match. Das nennen sie da ja nur Full Metal Mayhem. wie nennen sie das? Full Full Metal Metal Mayhem Mayhem. oder so? Ja. Ja, ich glaube, so hieß das da. Full Metal Das Mayhem. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe Und ich es auch gab gelesen, ein dass das sehr an die gutes alten. Match zwischen Douglas Williams und AJ Styles, wo Douglas Williams tatsächlich den TV-Title gewonnen hat. Was mich sehr überrascht hat, das war ein tolles Match. Also es Naja, auch war gelesen, dass das. wirklich, wie ich fand, einer der besseren Pay-Per-Views dieses Jahr, auch im Vergleich zu WWE-Pay-Per-Views übrigens. Ich habe auch gelesen, dass das TLC so ein bisschen an die älteren TLC von WWE erinnern sollte. Soll. Hat. Ja, also das war ein richtig klassisches, gut gemachtes, das hat mir gut gefallen. Und die Teams sind ja eh, also das muss man einfach sagen, ärgert mich ein bisschen, dass TNA da nicht mehr draus macht. Wir haben ja vorhin über die Tag-Teams bei WWE gesprochen. Und das ist wirklich ein Unterscheidungsmerkmal für TNA, dass die eine wirklich gute Tag-Team-Division haben. Die sollten sich auch mal trauen, in einem Main-Event eines Pay-Per-Views ruhig mal ein Tag-Team-Title-Match. Da können sie ja dann irgendwie ein aufwendiges, was weiß ich, Ultimate X oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Gimmick. Und dann, nachdem Beer Money jetzt doch nochmal durch einen Sieg gegen Inc., auch übrigens ein ganz solides, gutes Match, beim Pay-Per-View Nummer 1 Herausforderer geworden sind und jetzt dann doch nochmal gegen Motor City Machine Guns antreten können, da könnte man ja nochmal irgendwas Schönes beim Pay-Per-View machen und dann wirklich auch das mal zum Main-Event machen. Damit können sie sich nämlich wirklich mal vom WWE auch unterscheiden. Mhm. Tja, müsste man das mal machen. Ja. Also hat mir gefallen, der Pay-Per-View. Okay, dann hätten wir wrestling-technisch ja alles durch. Thomas, hast du uns noch irgendwas mitzuteilen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So 10 Minuten. Du wolltest ja noch über den neuen Stern sprechen. Nee, wollte ich gar nicht. Achso, warum hast du denn dann in der Mail geschrieben, du wolltest über den neuen Stern sprechen? Nee, ich habe dir nur mitgeteilt, dass die Titelgeschichte sehr gut ist, dass du dir den vielleicht zulegen solltest. Mehr wollte ich gar nicht gerne. Ich hatte mir den Stern diese Woche schon am Donnerstag gekauft und als du mir die Mail geschickt hattest, hatte ich auch schon die Titelgeschichte gelesen und habe auch ganz fand ich auch ganz interessant. Mhm. Hab mich auch jetzt nicht so überrascht, nachdem was ich bisher über den Assange da gelesen habe. Und ich fand insgesamt, es waren für mich diesmal tatsächlich drei gute Geschichten im Stern, die ich tatsächlich dann auch alle gelesen hatte. Ja. Normalerweise blätter ich viel da einfach nur drum rum und drin rum und lese dann mal auf der Musikseite die Sachen und lese dann mal so kürzere Artikel, aber so, dass ich wirklich die größeren Artikel von vorne bis hinten lese, ist eigentlich nicht so häufig. Tja. Ja. Ja, aber ganz empfehlenswert. Hast du dir denn schon den neuen Stern, Spiegel geholt? Da ist ja morgen auch das Thema sozusagen Angriff im Netz oder so. Weil es gab ja jetzt bei WikiLeaks, nachdem einige Firmen, so wie Amazon, die Server oder PayPal, die Bezahlung der Spenden gesperrt haben, da gab es ja Hackerangriffe auf diese Seiten, als Rache quasi. Mhm. Und ich vermute, dass das im Spiegel, Spiegel, der jetzt heute bzw. morgen dann auf Papier rauskommt, dass das so der Inhalt der Titelgeschichte ist. Hast du da schon mal? Ja, ich glaube, auf Amazon gab es gar keinen Angriff. Ich glaube, das war wirklich nur PayPal, Visa, Mastercard und so. Ja, ich habe den Spiegel, da ist Titelgeschichte. Ja, auf Amazon gab es den Versuch, aber hat nicht geklappt. Amazon muss man wissen, die verkaufen ja nicht nur Artikel, sondern du kannst ja bei Amazon auch Server buchen. Und WikiLeaks hatte bei denen auch Server gebucht. Das sind diese Amazon Cloud Services. Und Amazon hat dann wohl auf Druck der Regierung, nehme ich mal an, die von WikiLeaks gebuchten Server quasi gesagt, die könnt ihr jetzt nicht mehr haben. Und da hat man versucht von den Hackern, das was vorher bei Master, VisaCard und PayPal geklappt hat, das wollten sie auch bei Amazon.com, also bei der amerikanischen Amazon-Seite, aber das hat wohl dann wohl doch nicht funktioniert. Titelthema im Spiegel, der Netzkrieg um WikiLeaks Gründer. Der Stern, der hat sich mehr so direkt auf Entwicklung WikiLeaks konzentriert. Das geht jetzt hier in dem Spiegel mehr so um aktuell, um den Angriff, Hackerversuch und so weiter. Hast du den denn schon gelesen? Hast du den aktuellen Spiegel schon? Ja, habe ich. Und hast du die Titelgeschichte schon gelesen oder nur überflogen? Nee, ich habe die gelesen. Ah ja. Und ist da ja, ich habe es ja in der digitalen Ausgabe, also überfliegen ist da immer so eine Sache. Das liest man dann. Und ist da irgendwas Besonderes, dass du sagst, muss man sich unbedingt kaufen und gelesen haben? Oder sagst du, nee, ist jetzt nichts wesentlich Neues? Stern-Titelthema gefiel mir ein Ticken besser, aber es gab schon einige neuere Sachen, die ich so auch noch nicht wusste, also kann man sich durchaus zulegen. Und es ist eine sehr gute Kritik zu dem neuen Michael Jackson-Album. Sehr zutreffend. Wobei man das auch im Laden lesen kann, natürlich. Bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal fragen, wie ist denn grundsätzlich deine Meinung zu WikiLeaks? Findest du richtig, dass solche internen Dokumente dort veröffentlicht werden? Oder sagst du, nee, da sind ja einige Sachen bei, die könnten wirklich sozusagen auch gefährlich werden, wenn man die veröffentlicht, wenn da jemand aus arabischen Staaten sagt, man sollte mal diesen Staat bombardieren oder so, das kann ja wirklich gefährlich werden, dann sagst du, nee, solche Sachen sollten lieber nicht veröffentlicht werden. Das mit dem Bombardements finde ich natürlich nicht so gut. Also theoretisch, Also veröffentlichen kann man einiges, einiges sollte man aber auch nicht unbedingt veröffentlichen. Jetzt also mit diesen Politikern, was für Meinungen die davon haben, das gefährdet ja nun nicht irgendjemanden, nicht wirklich. Nee, das ist mehr Klatsch und Tratsch. Ja, genau. Aber so mit diesen Bombardements, da, na, das könnte schon teilweise etwas gefährlicher werden. Das müsste nicht unbedingt sein. Was hältst du denn, nachdem du jetzt auch den Sternartikel gelesen hast, von diesem Assange oder wie der sich ausspricht? Glaubst du, dass der das jetzt wirklich macht, um da sozusagen Transparenz in die Politik zu bringen und um was Gutes zu tun? Oder glaubst du, der macht das mehr, weil er unbedingt so irgendwie bekannt werden möchte? Ich glaube, der macht das wirklich, damit die Sachen bekannt werden. Ich glaube, selber bekannt werden will er, glaube ich, gar nicht großartig. Sehr versierter Typ. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ein Ja. bisschen Suspekt ist er mir. Ja, stimmt. Der das wirklich nur im Sinne der Sache da alles macht, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt. So, dann wolltest du mir noch sagen, was hat denn der Spiegel gesagt zu dem neuen Michael Jackson-Album? Grob gesagt, dass es wirklich gut ist. Es gibt da noch so mehrere so Kleinigkeiten, die verrate ich jetzt nicht alle und das wäre auch viel zu viel, das alles zu sagen. Denn das ist ja auch ein einseitiges Review, nicht so wie im Stern. Nee, sollte man auf jeden Fall mal lesen. Also ich meine, das ist eine Sache, die kann man auch mal im Laden lesen. Also mal schnell rennen und eben gucken. Lohnt sich. Ist auf jeden Fall sehr zutreffend. Also das Album ist wirklich gut. Das ist ja das Album sind ja irgendwie neun neue Stücke, ein älteres Stück wohl schon, und bei den neuen Stücken ist es so, dass die Gesangsspuren waren schon aufgenommen und die Musik wurde jetzt quasi dann nach seinem Tod irgendwie dazu gemacht, oder? Ich weiß es nicht genau, wie weit es das schon gab. Klingt auf alles, auf jeden Fall alles recht gut und auch alles sehr nach Michael Jackson. Nee, es sind, glaube ich, sogar zwei ältere Stücke. Eins von den Zeiten von Thriller. Ich glaube, der letzte Song ist es. Ich weiß es nicht genau. Ist auch schlecht rauszuhören, aber es kann man empfehlen. Ist ein gutes Album. Kann man nichts gegen sagen. Ja, werde ich mir nicht kaufen, aber kannst du mir mal ausleihen, dass ich mir das zumindest mal anhöre. Dann hast du dir noch ein zweites Album gekauft. Hast du das schon gehört? Erstmal sag mal, welches das ist. Kanye West. Oh, warte, jetzt muss ich hier erst wieder den iPod. Nee, warte. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Oder A Beautiful Dark Twisted Fantasy, weiß ich nicht genau. Ist auch ein sehr gutes Album. Ich habe es noch nicht ganz gehört. Ich habe die Hälfte gehört, bis Track 7. Da es auch recht lange ist. Nee, ist sehr gut. Auch sehr lange Stücke, so richtig epische Stücke schon fast. Kann ich auch nur empfehlen. Muss ich sagen, Das muss ich. Album, da war ich ja überrascht, als du mir das geschickt hast. Das habe ich nämlich auch. Das hatte ich mir schon mal gekauft. Da musste ich ein bisschen durch verschiedene Läden gehen, weil ich wollte unbedingt die Deluxe Edition haben. Weil es gibt ja ich weiß nicht, ob du die normale oder die Deluxe hast. Normale. In der Deluxe Edition gibt es eine zusätzliche DVD und die enthält nicht, wie das häufig ist, so überflüssige Makings-of. Sondern das ist tatsächlich ein von Kanye West selber inszenierter Film, 35 Minuten langer Film, mit einer Geschichte und dann halt ganz vielen Titeln von dem Album. Und das ist schon ein ganz großartiger Experimentalfilm, fast schon. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Album selber, als ich das so das erste Mal gehört habe, war ich nicht hundertprozentig Das hatte überzeugt. ich auch und dann habe ich es nochmal mit den Texten dabei angefangen, nochmal so richtig in Ruhe und da kam es dann. Die Texte sind bei meiner Ausgabe gar nicht mit dabei. Ja, aus dem Internet. Also ja. Nee, und dann so nach und nach, das habe ich aber wirklich von den neuen Alben, ist das eins derjenigen, das ich jetzt am meisten gehört habe. Und da gibt es vor allen Dingen diese Single, Runaways heißt die, glaube ich. Die hast du dann noch nicht gehört, weil die kommt, glaube ich, als neuntes oder so. Die geht auch. Das ist, glaube ich, auch das längste Stück mit 9 Minuten. Das ist ein absolut geniales Stück. Das habe ich bei den MTV Music Awards gehört. Und zwar beziehungsweise auch gesehen. Ich hatte mir dieses Jahr die MTV Music Video Awards, diese amerikanische Ausgabe davon, angeguckt. Da gab es ja im letzten Jahr diesen Eklat zwischen Kanye West und Taylor Swift. Weißt du, was da passiert ist? Nein. zwar war das so, der Kanye West, der sollte den Preis für das beste weibliche Video vergeben. Und da waren verschiedene Leute nominiert. Und dann war er da und hat dann vorgelesen und den Preis hat Taylor Swift gewonnen. Und diese Taylor Swift, das ist ja eher so Country, Pop, irgendwie so diese eher eine bisschen seichtere Ecke und die hat aber den Preis gewonnen. Und dann hat der Kanye West, ich weiß nicht, ob sofort oder ob dann sogar, ob er die Taylor Swift sogar bei ihrer Rede unterbrochen hat, dann hat er dann noch während der Awardshow gesagt, aber das Video von Beyoncé wäre viel besser und das hätte den Preis wirklich verdient und nicht das von Taylor Swift. Und haben alle sich auf ihn gestürzt und gesagt, das ist ja wohl eine Frechheit, was der sich da bei so einer Awardshow erlaubt und das ist ja sehr unmöglich. Und dann haben jetzt alle gewartet, weil jetzt bei der Show aus diesem Jahr, da sollten auch Taylor Swift wieder auftreten und Kanye West. Und da haben sie sich gedacht, mal gucken, was ist da noch irgendwas passiert. Und dann kam erst der Auftritt von Taylor Swift und das war irgendwie ganz langweilig. Das war irgendwie so ein ganz weinerliches Lied, wo sie dann irgendwie rumgejammert hat, so abstrakt im Prinzip da auf diese Sache von dem Kanye West hingewiesen. Und der Kanye West hat ganz am Ende der Show einen sensationellen Auftritt gehabt. Da musste mal nach Kanye West Runaways MTV Video Awards bei YouTube oder so gucken. Mhm. Das war eine ganz aufwendige Inszenierung, irgendwie sehr elektronisch angehaucht und geniales Stück. Ja, will ich mal machen, wenn ich das in Albumqualität gehört habe. Ja. Auf jeden Fall auch ja, jetzt. Das ist ein sensationelles Stück mit dieser schönen Zeile Let's have a toast for the douchebags. Aha. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also wenn du das hörst, geht dir das bestimmt auch so. Und als ich das dann ein paar Mal gehört habe, die ganze Zeit muss ich dann ging so diese Melodie bei mir im Kopf rum. Let's have a toast for the douchebags. Was heißt denn Douchebags? Douchebags, das sind so die Idioten, die Trottel. Es gab mal diese Smart Wrestling Fan Podcast. Da gab es auch den Douchebag Moment of the Week. Das war immer der dämlichste Moment in irgendeiner Wrestling-Show. Oh, das könnten wir auch mal einführen. Das können wir auch mal machen. Ja. Das heißt aber, er hat sich da selber so ein bisschen ironisch im Prinzip, könnte man, ja, man kann das jetzt interpretieren, dass ob er quasi sich selber als Duschbeck bezeichnet, also als Trottel, der da was falsch gemacht hat im Jahr davor, oder ob er im Prinzip sagt, die anderen sind die Duschbecks. Mhm. Na denn. Ja, es gibt auf jeden Fall, also unter den 7 Stücken, die ich bisher gehört habe, da gibt es auch einige geniale. Vor allem sind die auch immer so schön lang, die sind schon richtig episch fast. Ja. Ja. Auf jeden Fall sehr gut. Also auch, ist alles so schön. Er ist so langsam, mit dem Album ist er wieder an der Qualität. Der hat ja damals mit dem ersten Album The College Dropout gemacht und das war schon sehr, sehr gut. Danach ist er da an dieses erste Album nicht mehr so richtig rangekommen, fand ich zumindest. Und das ist jetzt vielleicht so, wahrscheinlich sogar noch besser. Wahrscheinlich ist das wirklich so sein Meisterwerk. Mhm. Es wird in diesem Jahr übrigens nur noch 3 Dropkick Drum-Ausgaben geben, habe ich vor der Sendung mal so nachgeguckt. Muss es noch geben? 3 Dropkick Drum-Ausgaben wird es nur noch geben und die dritte ist heute. Ja, heute, dann gibt es nächste Woche ja noch, da müssen wir TLC tippen. Ja. Und dann am 23. weiß ich nicht, ob das bei dir klappt. Mhm. Das wäre ja dann die letzte Ausgabe. Die Sendung aus unserem Heimatstudio. Mhm, bei Oma. Genau. Ja. Und hast du das schon abgemacht? Klappt das eigentlich? Das habe ich noch nicht abgemacht, aber das wird wohl klappen. Ich habe da ja Ferien, also davon her. Ja, musst du nur abmachen, weil das ist ja vor Weihnachtszeit, dass du da sozusagen einen Chauffeur gemietet bekommst. Weil ja, klar. Wir sind ja zu den Zeiten gut beschäftigt. Na denn, da wird es auf jeden Fall unsere großen Listen geben. Ich habe heute auch schon mal Portugal The Man American Ghetto mal nochmal gehört. Ja, ich bin also meine Albumliste, da bin ich schon ganz gut dabei, aber wie du gerade vernommen hast, ist da ja jetzt kurzfristig nochmal ein neuer Kandidat reingekommen, der auf jeden Fall auch mit in meiner Top 10 Liste ist und jetzt bin ich am Würfeln, wer fällt denn dafür eigentlich raus und ich habe die Reihenfolge noch nicht so. Also ich weiß jetzt alle Alben, die bei mir auf der Liste stehen, aber ich bin mir bei einigen dann noch nicht ganz sicher, ist das jetzt eher Platz 3 oder ist es Platz 4? Und da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, ich muss durch meine ganze Liste von 2010 erstmal nochmal gehen und gucken, was vor allem es da überhaupt noch gab, so. Ja. Also im nächsten Jahr muss ich mal ein bisschen weniger Musik kaufen. Ich habe 2010, ich habe ja einen Ordner, so eine Wiedergabeliste mir in iTunes angelegt mit 2010. Und da sind so viele Alben drin. Das ist viel zu viel. Wenn ich dann aber mal runterbreche und mir die besten rauspicke und das dann auf 10 reduziere, dann muss ich sagen, das war schon von der Musik her ein sehr, sehr gutes Jahr. Ja, wir haben ja jetzt unsere hier Buch, Musik und so. Was liest du gerade? Achso, machen wir Buchliste auch? Nee, ne? Nee, machen wir nicht, aber was liest du gerade? Wir müssen das ja hier jetzt jede Woche in der Sendung besprechen wir ja, was wir gerade lesen. Das gehört ja schon dazu. Also ich kann dir nicht sagen, was ich jetzt gerade lese, weil das Buch, was ich gerade lese, ein potenzielles Geschenk wird. Oh. Aber ich kann dir sagen, warte mal ganz kurz, da muss ich hier mal durchwühlen. Ich kann dir ganz kurz sagen, was ich davor gestern zu Ende gelesen habe, und zwar heißt das Cowboy Sommer und ist von Hans-Jörg Schertenleib. Ja, ich lese gerade. Das war so 3 Sterne. Das war nicht sensationell, war aber gut. Und da ging es um so eine Freundschaft in den 70er, 80er Jahren, also mehr so Mitte der 70er Jahre, die daran zerbrochen ist, dass bei dem einen Freund die Schwester von ihm, in den der eine da verliebt war, bei einem Motorradunfall ins Koma gefallen ist und dann gestorben ist. Ja, ich lese gerade Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King. Da sind ja 4 Novellen drin. Da bin ich jetzt so am Richtung Ende der ersten, 1922, die geht 200 Seiten. Sehr gut. Sehr gut. Also bei Novellen, das ist eine Länge, wo Stephen King ziemlich gut ist. Ich habe ja damals, als ich so ungefähr in deinem Alter war, Frühling, Sommer, Herbst, Tod gelesen. Das waren dann 4 Erzählungen. Und da gab es die Erzählung zum Beispiel, nachdem der Film Stand by Me gedreht worden ist, die war sensationell. Dann gab es eine unglaublich gute Erzählung, die aber nicht verfilmt ist, wo es darum geht, dass ein Junge so einen alten Nazi in seiner Nachbarschaft entdeckt und den dann erpresst, und da kommen dann so ganz komische Geschichten bei raus. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass so. Und die sind sicherlich immer so 100 bis 150 Seiten lang, die einzelnen Geschichten. Ja, die jetzt geht 200 Seiten, das ist aber auch die längste. Und das ist dann schon recht lang. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die gut sind. Ja, die könnte man ganz gut verfilmen. Die ist wirklich sehr gut. Nur zu empfehlen auch. Werde ich heute Abend wohl auch noch mal ein paar Seiten lesen. Dann habe ich Two and a Half Men Die weitergeguckt. Da habe ich kannst du jetzt. mir ja gut zu Weihnachten schenken, wenn du bis dahin durch hast. Na, ich glaube, na, das behalte ich lieber selber. Achso, weil du die sonst ja sowieso immer weiterverkaufst, dachte ich. Nee, die Stephen King Sachen, ich glaube, die behalte ich. Ich habe ja die Arena hier auch noch stehen. Ja, das hast du ja auch noch nicht durchgelesen. Nee, das ist richtig. Achso, wie sind wir denn eigentlich in der Zeit? Kann ich schon Wasser für Kaffee anmachen? Sind wir fast durch? Ja, ich habe jetzt Two and a Half Men, zweite Staffel angefangen. Weiterhin gut. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr Du, zu bei sagen. Two and a Half Men, hast du da bei den Bestseller-Geschichten im Stern den Kommentar gelesen? Ich habe das gesehen, ich habe das jetzt nicht so genau gelesen, nein. Also da ist jetzt irgendwie von der siebten Staffel irgendwie Teil 1, wo das Ja, da gibt es jetzt diese Aufspaltung zum allerersten Mal, und da haben sich dann natürlich auch viele Leute drüber aufgeregt. Das gab es ja auch bei Lost schon, da ist ja nie so. finde ich auch blöd, diese Aufspaltung. Die haben sie auch, glaube ich, bei der letzten Staffel von Sopranos. Die finde ich auch ziemlich dämlich, diese Aufspaltung. Aber der Kommentar, der da dran steht, also erstens haben die das Two and a Half Men ziemlich positiv bewertet, haben gesagt, das ist ja schön, dass diese Sendung jetzt vor Weihnachten auch noch auf so einer Liste auftaucht. Dann haben die unter anderem gesagt, dass der Charlie Sheen, der Hauptdarsteller, der bestbezahlte Zwei Millionen pro Folge. TV-Schauspieler in so einer Serie. Der soll wohl für eine Folge, pass auf, 2 Millionen. Ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist schon recht viel, vor allem wenn man sich da mal so eine Folge anguckt, und das sind ja jetzt auch nur knapp 20, ja, etwas über 20 Minuten die Folge. Wie viele Wenn man Folgen sich hat denn so dann. eine Staffel? 24? Nee, das sind sehr kurze Staffeln, die haben. Ja, wobei doch, vielleicht schon, ja doch. Sind Du musst dir 4D. mal vorstellen, da macht er ja im Jahr allein nur für die Staffeln, macht er ja dann 50 Millionen an Gehalt. Und dann hat er in den USA bestimmt auch so Werbeverträge und sowas, macht noch was anderes. Das ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, heile Witzka. Ja, ist allerdings auch verdient, ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Ja, das macht man. Ich habe ihn damals gesehen, in dieser Serie, wo Michael J. Fox erst diesen Assistenten von dem Bürgermeister von New York gespielt hat. Die habe ich ganz gerne gesehen, aber ich kann mich nicht mal an den deutschen Titel erinnern. Die lief damals auf ProSieben, die habe ich noch auf ProSieben gesehen. Und als dann die Krankheit, die Parkinson-Krankheit von dem Michael J. Fox schlimmer wurde, da hat dann Charlie Sheen die Rolle übernommen. Und ich vermute mal, dass das sein Einstieg so in die Seriengeschäft war. Mhm. Tour in the Huffman habe ich immer noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht genau, kommt die am Montag? Ja, die deutsche Synchro ist aber nichts, die kannst vergessen. Ich könnte mal. Aber montags gucke ich immer, Wer wird Millionär. Ich könnte mal, wenn ich am 23. komme, könnte ich mir dem mal die erste Staffel mitbringen. Mit der bin ich ja jetzt durch. Und dann könntest du dir mal ein, zwei Folgen in Englisch angucken. Ja, kannst du mir das zu Weihnachten schicken oder willst du sie wieder auf? Ist das eine, die du verkaufen würdest oder willst du die behalten? Nee, die bleiben hier stehen. Die bleiben hier stehen. Ich könnte sie dir mal ausleihen. Wieder, ne? Also interessieren würde mich das. Aber ich würde die dann, könnte die dann natürlich über Weihnachten nicht gucken. Müsste die damit noch hierher bringen und dann, wenn ich das nächste Mal in Emden bin, also zwei, drei Monate später, dann kriegst du die dann erst wieder. Musst du dir überlegen, ob du das willst oder nicht. Müssen wir mal gucken. Wenn du sagst, das ist mir zu blöd, wenn ich da zwei, drei Monate das Ding nicht hier habe, dann geht das nicht. Na, vielleicht kriegst du es doch geschenkt. Mal sehen. Muss ich mal gucken. Kannst du dir ja mal überlegen. Ja. So, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Ich bin durch mit meinem Programm. Let's have a toast for the douchebags, habe ich noch zu sagen. Hör dir unbedingt das Stück Runaways an. 9 Minuten, die Zeit musst du ja heute noch haben. Achso, ja, wir müssen noch kurz das weitere Programm für heute klären. Guckst du dir diesen Jahresrückblick mit Gottschalk an, mit diesem Interview von dem Vater, von dem verletzten Kandidaten? Gut, dass du mich daran erinnerst. Das hatte ich eigentlich vor. Das war mir schon wieder so entfallen. Ja, das tue ich. Ja, ich glaube, den gucke ich mir auch an. Achso, ja, GSP hat heute übrigens den Kampf gegen Kostchek gewonnen. Wie erwartet und war da auch absolut überlegen. Und da war eine unglaubliche Stimmung in Montreal. 23.000 Leute, das war eine derartige Lautstärke. Also das würde sich WWE, glaube ich, auch wünschen. Bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Pay-Per-View, weil da auch ein paar ganz andere gute Kämpfe mit dabei waren noch, dass der wieder die Millionen-Buy-Grenze locker überschreitet und dementsprechend 10-mal so viel, wie im Moment so der durchschnittliche WWE-Pay-Per-View verkauft. Und ich weiß gar nicht, 50 oder 100-mal so viel wie so ein TNA-Pay-Per-View. Mhm. Wahnsinn, aber war eine gute Veranstaltung. Na denn. Palim Palim. Ah, ja, darauf habe ich gewartet. Ach so, das Schloss. Ich war gerade ganz konzentriert hier am Heißwasser und ich werde heute Abend mal so einen Schnellkaffee hier noch trinken. Sagst du es nochmal?